meine Geldsäcke verrichten Sklavendienste. Denn das einzige, was ich trage, ist ein Adelstitel. Ich lehn dominant am Benz mit der Heckler und Koch. Also Nutte putzt die Felgen, wischt das Heckler und Koch. Und dann wird der Flow poliert. W-O-S-S-O, Testo, Rapflows, die jeder deiner Crew kopiert. Hundesohn aus dem Weg, was willst du von mir? Was tust du hier? Ab jetzt gehört mit sofortiger Wirkung die Zukunft mir. Ich bin das Resultat, wenn der Kalaschnikow-Magazin mit Schiller plus Goethe fusioniert. Goldene Ketten und Erzmäntel, strahlende Aura wie ein Erzengel. Ich komm und zerlege dein Viertel in subatomare Partikel per Kernschmelze. Entwickel die mystische Lyrik bei Nacht in der Abgeschiedenheit einer Südseeinsel. Und es erscheint Laserstrahlen über den Pyramiden von Gizeh am Wüstenhimmel. Ich mach durch Coca-Felder Kohle und ihr findet's nicht okay, dass ich mir dann Boeings vor den Drogengeldern hole. Und ihr findet's nicht okay, dass ich die Tropenwälder rode, damit ich Stöckchen hab, mit denen meine Dobermänner turnen. Doch ich geh kein Fegel wie der Terminator. Beta-Menschen knien nieder vor dem Imperator. Bitch, ich bring dich hardcore. Boss-Rapper, Lichtgestalt. Du bleibst nichts als ne Missgestalt. Sonnenbrille, Desert-Igel wie der Terminator. Beta-Menschen knien nieder vor dem Imperator. Bitch, ich bring dich hardcore. Boss-Rapper, Lichtgestalt. Du bleibst nichts als ne Missgestalt. Cashflow durch Rap, Cashflow durch Ölgeschäfte. Das einzige, was bei mir schleppend läuft, sind die Träger meiner Königssänfte. Sag was gegen Kollege und das hat dramatische Folgen wie ne fucking Telenovela aus Venezuela. Flieg im Heli durch Vegas, Oberhaupt von paar Kartellen in Prag. Und dieses Ding um meine Stirnacken hat vor einem Jahr noch in der Savanne Gazellen gejagt. Meth-Labore in Ecuador, mehr Dollarscheine als Walter White. Colts dabei, die Stimme, deine Bilder, deine Freundin kreischt wie bei Poltergeist. Goldenes Mike. Testo Flow, bring Crack im Tank über die Landesgrenzen Mexikos. 6 Mios am Handgelenk, durchkreuz im Lamborghini Frankfurt City. Transportier die Pep-Kilos zu Bandenchefs. Stretch Limos brillant besetzt. Walter PPKs, kalte Nebelschwaden, Alpha DNA. Bloodsport, ich kille kolumbianische Druglords. Spreche bei Treffen mit Chefs asiatischer Triaden ein Machtwort. Sonnenbrille, Desert-Igel wie der Terminator. Beta-Menschen knien nieder vor dem Imperator. Bitch, ich bring dich hardcore. Boss-Rapper, Lichtgestalt. Du bleibst nichts als ne Missgestalt. Sonnenbrille, Desert-Igel wie der Terminator. Beta-Menschen knien nieder vor dem Imperator. Bitch, ich bring dich hardcore. Boss-Rapper, Lichtgestalt. Du bleibst nichts als ne Missgestalt.